Been holding this pain inside for so long. Though the rain never goes away. They say I should leave these streets behind me, but it's so hard to escape. Erde dreht sich weiter, egal ob du gegen sie läufst. In die andere Richtung sind andere Freunde vorhanden. So wie Gulliver erforschst du die anderen Landen. Eine bunte Lichtung, eine weitere Sichtung. Bevor es Gott gab, gab es Frieden. Und Freuden sind freie Füllereien und keinerlei Leiden. Menschen spielten miteinander in dieser grünen Welt. Und alle anderen Wesen hatten die Welt, wie sie ihnen gefällt. Dies ist ein Traum, auf Wellen getragen. Delfine, sie schwimmen, indem sie im Wasser aufschlagen. Kinder, sie lachen und sie spielen mit Skorpionen. Männer schicken sich an, den Frieden zu betonen. Doch der Friede ist ein Schmetterling. Er fliegt fort und zurück bleibt ein unsicherer Ort. Doch noch einiger Zeit hielt sich der Frieden, denn es waren freudige Farben, die noch blieben. Gleich dem Regen, dem Wind laufen wir heute entgegen. Im Dampf der Klüfte, durch Nebeldüfte, immer zu, immer zu. Lieber durch Leiden möcht ich schlagen, als viele Freuden des Lebens ertragen. Alle neigen von Herzen zu Herzen, ach wie so eigen. Schafft das Schmerzen, wie soll ich fliehen und waldwärts ziehen? Alles vergebens und Krone des Lebens, Glück ohne Ruhe, Liebe bist du. Über allen Gipfeln, in allen Wipfeln, kaum einen Hauch. Die Vögel schweigen im Walde, walte nur balde. Ruhest du auch, des Menschen Seele, gleich dem Wasser. Vom Himmel kommt es, und zum Himmel steigt es. Tage der Wonne, kommt ihr so bald, schenkt mir die Sonne und den Hügel und den Wald. Reichlicher fließen, Bächlein zumal, sind es die Wiesen und ist es das Tal. Bläuliche Frische, Himmel und Höhe, goldene Fische wimmeln im See. Buntes Gefieder rauschelt im Hain, himmlische Lieder schallen heut herein. Füll ist wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz. Löst es endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild, lindert deinen Blick. Wie des Freundes Auge mild über mein Geschick. Jeden Nachklang fühlt mein Herz, froh und trüber Zeit. Wandle zwischen Freud und Schmerz in der Einsamkeit. Fließe, fließe, lieber Fluss, nimmer werd ich froh. So verrausche Scherz und Kuss und die Treue so.